Monsieur und Leontine, Kriminalhörspiel von Silvio Huonda. Monsieur, können Sie mich verstehen? Sind Sie wach, Monsieur? Wo bin ich hier? Im Hôpital Saint-Étienne. Was ist das? Ein Kopfverband, Monsieur. Man hat sie heute Morgen in der Rue Condorcet gefunden, ohnmächtig und übel zugerichtet. Sie gestatten, dass ich jetzt die Fragen stelle? Wer sind Sie? Beamter der Pariser Justiz. Justiz? Monsieur! Monsieur! Machen Sie auf! Au, Sie tun mir weh! Schluss mit den Ausflüchten! Beantworten Sie jetzt meine Fragen, Monsieur. Was ist in der letzten Nacht geschehen? In der letzten Nacht? Ich weiß es nicht. Wo bin ich hier? Seit einer halben Stunde fragen Sie mich die gleichen Banalitäten. Ich habe keine Lust, mich dauernd zu wiederholen. Oh mein Kopf, Monsieur, was tun Sie? Reden Sie jetzt los. Bitte sagen Sie mir, wo wir uns befinden. Ein für allemal. Das ist das Hôpital Saint-Étienne. Und Paris liegt immer noch an der Seine. Was für eine Jahreszeit haben wir? Es ist Frühling, Monsieur. Der 19. Mai 1917, um genau zu sein. Während Sie hier liegen und Ihren Rausch ausschlafen, sterben bei Verdun die französischen Soldaten. Stehen wir mit Spanien im Krieg? Wieso Spanien? Wir kämpfen gegen Deutschland. Aber Sie, wer sind Sie? Bitte nicht, Monsieur! Sie renken mir den Arm aus, bitte! Treiben Sie es nicht zu weit. Der Arzt mag von einer zeitweiligen Amnesie sprechen, meinetwegen hervorgerufen durch die Kopfverletzungen, einen Schock, was weiß ich. Glauben Sie ja nicht, dass mich das beeindruckt. Mir ist schwindelig. Ich warne Sie, Monsieur. Führen Sie die Pariser Justiz nicht an der Nase herum. Justiz? Ja. Mein Gott, ich habe etwas Schreckliches getan. Was? Was haben Sie getan, Monsieur? Geben Sie sich Mühe. Erinnern Sie sich! Oh, ich weiß nicht. Sie war so schön. Was tun Sie, bitte? Nein, bitte nicht! Hören Sie auf! Monsieur! Es interessiert mich nicht, was für ein berühmter Komponist er ist. Der Mann spricht davon, 5 Frauen getötet und ihre Einzelteile, um genau zu sein, ihren Unterleib irgendwo vergraben zu haben. Seine Hände waren lehmverschmiert, wie wir ihn gefunden haben. Ebenfalls seine Kleider und die Schuhe. Der Mann kann sich an nichts Genaues mehr erinnern. Er weiß nicht einmal mehr, wer er ist. Und deshalb bleibt er in Verwahrung, Schluss aus. Mann ohne Gedächtnis! Was für eine Farce! Sie vergessen, wo Sie sich befinden, Monsieur Cocteau. Das hier ist der Justizpalast und keines Ihrer Cafés am Montparnasse. Ganz Paris weiß doch, wer der Mann ist! Er selbst weiß es offensichtlich nicht. Was für ein lächerliches Theater wird hier aufgeführt, Monsieur le Secrétaire? Sie machen das Theater, Monsieur Cocteau. Ein ekelhaftes Theater. Damit ist Schluss. Wovon reden Sie? Das wissen Sie genau. Von Ihrer antifranzösischen Veranstaltung im Théâtre du Châtelet. Das Ballett? Ballett. Eine kubistische Schweinerei. Um nicht zu sagen, deutsch. Ach, so ist das. Zufällig haben Sie einen von uns in die Finger bekommen. Jetzt wollen Sie sich an ihm rächen. Das ist keine Musik, die er da komponiert hat. Diese Dampfgeräusche, elektrische Klingeln, das ist Lärm. Eine Beleidigung für jeden anständigen Franzosen. Wieso verhaften Sie uns denn nicht gleich alle? Von Bassin stammt die Choreografie, von Picasso die Dekoration. Ensemble hat dirigiert, die Truppe von Diaghilev getanzt. Ich selbst habe das Szenario geschrieben. Sie kennen sicher Monsieur Claude Debussy. Ein wirklicher Komponist und ehrbarer Franzose. Seit jener Nacht ist sein Dienstmädchen verschwunden, eine gewisse Leontine Lelac aus Bougival, 23 Jahre alt. Der Mann, der vorgibt, sich an nichts mehr zu erinnern, wurde als letzter mit ihr gesehen. Eben deswegen... Sie erlauben, dass ich meine Auskunft zu Ende führe? Die Beschreibung des Dienstmädchens deckt sich genau mit den Angaben, die der Mann über seine Opfer macht. Die Opfer sehen alle gleich aus? Er ist verwirrt. Trotzdem kann man eine Frau nicht genauer beschreiben. Mittelgroß, dunkle Haare, schrägstehende Augen, das gelähmte linke Augenlid, das Muttermal an der Oberlippe. Was tun Sie da am Fenster? Mademoiselle! Mademoiselle, schnell! Wenn Sie mich endlich zu Wort kommen ließen, Monsieur le Secrétaire, würden Sie Zeit sparen. Mademoiselle Lulac ist nämlich wieder da. Seit heute Morgen ist Leontine Lulac wieder bei Monsieur de Bussy im Dienst. Was erzählen Sie da für Geschichten? Sie hatte ganz unverhofft für ein paar Tage ihrer kranken Mutter zur Hilfe eilen müssen und war außerstande, jemand davon in Kenntnis zu setzen. Ach, wie fadenscheinig. Sie ist wieder da. Lebendig, gesund und munter. Das allein zählt doch. Schön für Sie. Trotzdem wissen wir nicht, was in jener Nacht geschehen ist. Ist denn eines dieser vermeintlichen Opfer gefunden worden? Wo ein Täter ist, findet sich auch eine Tat. Eine Gouvernante kam an jenem Abend aus ungeklärten Gründen unter einen Zweispänner auf dem Place de l'Étoile. Wollen Sie vielleicht jeden ungeklärten Vorfall in Paris dem armen Mann zuschieben, nur weil Ihnen unsere Ballettaufführung in den falschen Hals geraten ist? Ganz Paris weiß, was für ein Unrat das war. Ja! Monsieur? Leontine Lulac, geboren am 6. Oktober 1894 in Bougival bei Paris. Hier ist meine Geburtsurkunde. Ja, ja, schon gut, Mademoiselle. Behalten Sie das Papier. Es gibt noch andere mögliche Opfer. Ach ja? Erst heute Morgen ist ein junges Mädchen aus der Seine gefischt worden. Nahe beim Pont Neuf. Identität unbekannt. Die Arme war in anderen Umständen. Was für perfide Verdächtigungen. Der Mann bleibt bis auf Weiteres im Hôpital Saint-Étienne. Bitte verlassen Sie jetzt diesen Raum, Monsieur Cocteau. Und auch Sie, Mademoiselle! Gegen den Mann liegt nichts vor. Ich verlange seine Entlassung. Sie haben hier gar nichts zu verlangen. Ich durchschaue Sie, Monsieur le Secrétaire. Ich weiß genau, was passiert ist. Ach ja. Die Pariser Polizei hat etwas zu verbergen. Was sollte die Polizei verbergen wollen? Dass der Mann im Gewahrsam misshandelt worden ist. Wenn Sie nicht auf der Stelle diesen Raum verlassen, Cocteau, werde ich eine ganze Reihe von Anklageschriften gegen Sie zu diktieren haben. Sie können sich mit Ihren Anklageschriften den Zylinder tapezieren. Von nun an werde ich Sie als das Organ betrachten, durch welches die Überreste der menschlichen Verdauung ans Tageslicht gedrückt werden. Sie werden dieses Gebäude nicht mehr verlassen, Cocteau. Hiermit verhafte ich die Kraft meines Amtes. Einen Augenblick. Monsieur le Secrétaire, Sie erinnern sich sicher an Minette? Ich soll Ihnen die wärmsten Grüße ausrichten. Minette? So ein aufreizendes Flittchen, das gebe ich zu, kann einem ganz schön den Kopf verdrehen. Dabei sieht sie aus wie ein unschuldiges Kind, nicht? Ich nehme an, Monsieur le Secrétaire, Sie sind glücklich verheiratet? Sie. Sie sind ganz weiß, Monsieur le Secrétaire. Ihr Gesicht erinnert mich plötzlich an einen der abgetrennten Köpfe jener Meeresbewohner, die auf dem Markt Saint-Germain-Filot halb verfault und von unbeschreiblichem Geruch den Möwen als Nahrung hingeworfen werden. Verschwinden Sie! Auf Wiedersehen, Monsieur! Habe ich etwas Falsches gesagt, Leontine? Ich habe nichts gehört. Ich glaube, Monsieur le Secrétaire ist schlecht geworden. Wir gehen besser. Haben Sie gut geschlafen, Monsieur? Sie? Aber wieso? Was schauen Sie mich denn so an? Als wäre ich ein Gespenst. Wer sind Sie? Sie kennen mich nicht mehr? Leontine Lulac. Warum gucken Sie denn so erschrocken? Verzeihen Sie, Mademoiselle, aber ich habe Sie mit jemandem verwechselt. Verzeihen Sie. Was ist das? Kräutertee. Damit Sie wieder gesund werden. Später werde ich in den Verband wechseln. Wo sind wir hier? In Sicherheit. Monsieur Cocteau hat Sie gestern Abend heimlich aus dem Hospital geholt. Und ich habe ihm dabei geholfen. Wie? Geholfen? Ach, vor Ihrem Zimmer saß doch der junge Polizeibeamte, den ich irgendwie ablenken musste, damit Monsieur Cocteau Sie herausholen konnte. Also bin ich in Tränen aufgelöst durch den Flur gerannt und habe geschrien, dass mein 5-jähriges Kind auf die Pappel geklettert wäre, ganz hoch hinauf. Und wie der nette Polizeibeamte die Pappel hochkletterte und in den obersten Ästen mein Kind suchte, von dem ich nicht mal wusste, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein sollte, weil es das Kind ja gar nicht gab, wenn Sie wissen, was ich meine. Und da sind wir mit Ihnen dann heimlich fortgegangen. Also es ist wahr. Was soll wahr sein? Dass ich ein Verbrechen begangen habe. Na, na, jetzt trinken Sie mal Ihren Tee, Monsieur. Beantworten Sie mir zunächst eine Frage. Was denn? Habe ich Ihnen, Mademoiselle, etwas getan? Mir? Nein. Und wo sind wir hier? Dies ist das Haus von Monsieur Debussy. Niemand weiß, dass Sie hier sind. Weshalb nehmen Sie mich denn alle in Schutz? Ist Monsieur Debussy der bekannte Komponist? Was fragen Sie? Er ist doch ein guter Freund von Ihnen. Ich kenne ihn nicht. Aber wenn das sein Haus ist, dann muss ich ihn unbedingt sprechen. Monsieur Debussy ist nach Brüssel gereist. Wissen Sie denn, Mademoiselle, wer ich bin? Aber Monsieur, wir kennen uns doch schon seit... Ja, fast ein Jahr ist es her. Erinnern Sie sich nicht, wie Sie das erste Mal zusammen mit Monsieur Stravinsky bei Monsieur Debussy zum Abendessen waren? Wie Sie sich gegenseitig mit dem fotografischen Apparat abgelichtet haben? Ich erinnere mich nicht. Was für eine Jahreszeit haben wir? Es ist Frühling, Monsieur, wenn Sie wissen, was ich meine. Wer, sagen Sie, soll ich sein? Monsieur sind Klavierlehrer und Pianist im Pascha Noir und auch ein Komponist, wenn auch noch nicht so berühmt wie Monsieur Debussy. Ich kann nicht Klavier spielen. Ich kenne diese Leute alle nicht, von denen Sie sprechen. Ich glaube, ich bin nicht derjenige, für den Sie mich halten. Monsieur sind ein netter Mensch. Es gab einen ähnlichen Fall in England, in London. Fall? Was für einen Fall? Ein angesehener Arzt, der sich nachts in eine reißende Bestie verwandelte. Am Morgen konnte er sich nicht mehr erinnern, was er getan hatte. Irgendwo in der Stadt aber fand man ein grausam verstümmeltes Opfer. Und er entdeckte an seinen Händen und seinen Kleidern Blut. An Ihren Kleidern ist kein Blut, Monsieur, nur eingetrockneter Lehm. Ich habe den Anzug bereits gesäubert. Sie haben die Spuren beseitigt. Wie soll ich mich dann erinnern? Ich weiß nicht, was geschehen ist. Etwas Grauenhaftes. Bevor Sie sich den Kopf angestoßen haben oder danach? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, Monsieur. Was ist das für eine seltsame Truhe da drüben auf den hohen Beinen? Die Truhe auf den hohen Beinen ist der Flügel von Monsieur Debussy. Sie dürfen ihn selbstverständlich benutzen, lässt er Ihnen ausrichten. Ich kann nicht Klavier spielen, Mademoiselle. Sie müssen sich irren. Sie müssen sich alle irren. Monsieur, Vorsicht! Sehen Sie, Mademoiselle? Sie haben nur Unannehmlichkeiten wegen mir. Ich will Ihnen nicht weiter zur Last fallen. Warten Sie, wo wollen Sie denn hin? Ich muss mich stellen. Das können Sie nicht tun, Monsieur. Die Pariser Justiz will Ihnen etwas anhängen, sagt Monsieur Cocteau. Deshalb müssen wir Sie verstecken. Dass Sie sich nicht erinnern können, ist nicht weiter schlimm. Wie können Sie das sagen, Mademoiselle? Sie wissen nicht, was ich getan habe. Vielleicht nicht. Ich bin mir nicht sicher, was Sie meinen. Was wissen Sie über den Abend? Ach, gar nichts. Ich meine ja nur... Wenn Sie wissen, was ich meine. Ich will mit Monsieur Debussy sprechen. Er wird erst nächste Woche aus Brüssel zurück sein. Heißt das, wir sind die ganze Zeit allein in diesem Haus? Und niemand weiß es. Mir ist nicht nach Scherzen zumute. Ich habe keine Angst vor Ihnen, Monsieur. Etwas Schreckliches ist geschehen. Wer sagt, dass es nicht wieder geschieht? Soll ich Ihnen neuen Tee machen, Monsieur? Vielleicht trinken Sie ihn lieber mit Zucker. Ich kann mich nicht erinnern. Etwas ist in meinem Kopf zerrissen. Monsieur! Ich weiß nicht, wer Sie sind. Monsieur Cocteau. Wir kennen uns. Dann will ich Ihre Hilfe gern annehmen. Die Schatten verfolgen mich bis in meine Träume. Schatten? Frauen, verschwommene schöne Gesichter, nur etwas verzerrt. Sie erinnern mich an Mademoiselle Lac, an ihr gelähmtes Augenlid. Was ist daran beunruhigend? Es fällt mir schwer, dies zu beschreiben. Ich reiße ihr die Kleider vom Leib. Dabei ist sie von Anfang an nackt. Verstehen Sie das? Und dann ihre Schreie. Sie fürchtet sich vor mir. Das sind doch Einbildungen, mein lieber Freund. Trugbilder, Hirngespinste. Und die Justiz? Die will Ihnen bloß etwas anhängen. Die Polizei war gestern bei mir und hat nach Ihnen gesucht. Auch bei Picasso und Brancusi. Weshalb verstecken Sie mich, Monsieur Cocteau? Das ist doch selbstverständlich. Sie machen sich damit mitschuldig? Ach, vergessen wir es. Macht Ihr Gedächtnis denn Fortschritte? Es ist, als müsste ich auf der Bühne eine Rolle spielen und hätte bis zur nächsten Premiere noch kein Textbuch bekommen. Ich stehe da und weiß nichts über mich. Was habe ich bis heute für ein Leben gelebt? Sie sind eine bekannte Persönlichkeit. Spielen Sie den Souffleur, Cocteau. Flüstern Sie mir ein, was Sie wissen, und ich versuche, mich zu erinnern. Sie sind Normanne. Geboren in Honfleur, soviel ich weiß. Ich bin zur Welt gekommen, sehr jung, in eine alte Zeit. Wer sagt das? Die Figur, die ich darstellen soll. Ihr Gedächtnis scheint wieder in Gang zu kommen. Es ist mir, als wäre das nicht ich selbst, sondern ein anderer. Ein Fremder. Dabei weiß ich nicht, ob ich ihn überhaupt kennenlernen will. Vielleicht werde ich ihn gar nicht mögen. Was gibt es denn Erwähnenswertes über ihn? Über Sie? Über den, der ich sein soll. Etwas Auffälliges? Auffallendes? Sie haben Ihr Studium auf dem Konservatorium aufgegeben. Kann ich mich nicht erinnern. Und haben sich freiwillig bei der Armee gemeldet, wo es Ihnen aber bald nicht mehr gefiel. Immerhin. Deshalb haben Sie sich, wird erzählt, eine Nacht lang mit bloßem Oberkörper ans offene Fenster gestellt, mitten im Winter. Es ist mir, als hätte ich vor langer Zeit einmal sehr gefroren. Sie wurden mit einer Bronchitis nach Hause geschickt und dann aus dem Dienst entlassen. Gibt es noch andere derartige Geschichten über mich? Sie waren Mitglied des Rosenkreuzer Ordens und haben Messen und, verzeihen Sie, anderes katholisches Zeugs komponiert. Choräle zur Ehre unseres Herrn? Auch damit haben Sie von einem Tag auf den anderen aufgehört. Sie haben sich 7 Samtanzüge gekauft und auf dem Montmartre als Kaffeehauspianist zu arbeiten begonnen. An den Geruch von neuem Kortsamt kann ich mich deutlich erinnern. Fällt Ihnen ebenfalls auf, dass ich manchmal zu sprunghaften und extremen Handlungen neige? Ihr Auszug von Montmartre hat uns in der Tat sehr überrascht, Monsieur. Dass Sie so einfach von einem Tag auf den anderen... Da, merken Sie es? Schon wieder. Von einem Tag auf den anderen. Richtig. Von einem Tag auf den anderen haben Sie Ihre 7 Samtanzüge gegen Gehrock, Melone und Schirm ausgetauscht. Und sind nach Arcueil gezogen, einem Pariser Vorort, in dem schon Marquis de Sade herumspaziert ist. Noch ist ein Nebel in meinem Kopf. Aber undeutlich erkenne ich daran etwas, das mir Angst einflößt. Das bin ich selbst. Es schien uns, als würden Sie vermeiden wollen, dass irgendein Freund oder Bekannter Sie dort besucht. Das alles macht mir Angst, Monsieur Cocteau. Diese plötzlichen Veränderungen und mysteriösen Ortswechsel. Was ist jeweils geschehen? Jedes Mal gibt es eine Lücke in meinem Gedächtnis. Ein schreckliches Geheimnis. Was ist in der Nacht vom 18. geschehen? Monsieur steht am Fenster. Das Fenster ist offen. Monsieur blickt aus dem Fenster. Monsieur sieht den blühenden Flieder. Monsieur schließt die Augen. Monsieur atmet tief ein. Monsieur öffnet die Augen. Monsieur dreht sich in meine Richtung. Monsieur geht zum Klavier. Monsieur betrachtet die weißen und schwarzen Tasten. Monsieur legt seine Hand auf die Tasten. Monsieur betrachtet die Tasten. Monsieur horcht. Monsieur steht da und horcht. Monsieur geht hinüber zum Bett. Monsieur legt sich auf das Bett. Monsieur schließt die Augen. Ob er schläft. Mademoiselle? Was tun Sie hier? Ich reiße das Leinen in Streifen, Monsieur, um Ihren Verband zu erneuern. Seit wann sitzen Sie schon hier und beobachten mich? Sie quälen sich im Schlaf, Monsieur. Glauben Sie, dass man im Absinthrausch Dinge tut, die man sonst nie tun würde? Das ist anzunehmen, Monsieur. Dinge, an die man sich später nicht mehr erinnern kann. Vielleicht, wenn man wirklich sehr viel Absinth getrunken hat. Es heißt, der Absinth zerfrisst das Gehirn und macht wahnsinnig, früher oder später, wenn Sie wissen, was ich meine. Wie schnell geht das? Was meinen Sie? Was weiß ich, Monsieur? Bin ich Arzt? Nach allzu viel Absinth sieht man jedenfalls Dinge, die es gar nicht gibt. Deshalb heißt er ja die grüne Fee. Die grüne Fee? Wenn Sie das Wort aussprechen, ist so etwas wie eine Ahnung in mir. Wie ein Geschmack auf der Zunge. Nicht nach Absinth, nein, nach... So, das reicht. Vielleicht bilde ich mir wirklich alles nur ein. Meinen Sie nicht, es könnte sein, dass ich an jedem Abend einfach zu viel getrunken habe? Sie sollten sich keine Löcher in den Kopf fragen. Au! Meine Haare! Verzeihen Sie, Monsieur, aber ich muss den alten Verband entfernen. Was wissen Sie über den Abend, Mademoiselle? Der Einzige, von dem bis heute bekannt ist, dass er in jener Nacht Schaden genommen hat, das sind Sie. Machen Sie sich also keine Gedanken. Sie wissen etwas. Ich merke es doch. Was meinen Sie mit etwas, Monsieur? Was am Abend des 18. geschehen ist. Was genau meinen Sie? Sie machen mich noch... Oh. Stillhalten, Monsieur! Oh. Der Verband klebt fest. Sie weichen mir aus. Was wissen Sie? Da ist nicht viel. Ich habe Sie an jenem Abend gesehen, zusammen mit Monsieur Cocteau, Monsieur Apollinaire und vielen anderen. Mehr weiß ich nicht. Wo war das? In einem Café auf dem Montparnasse. Wann soll das gewesen sein? Oh, es war schon sehr spät, wenn Sie wissen, was ich meine. Was haben wir dort gemacht? Was man so macht im Café. Reden, trinken, tanzen. Wenn ich Ihre Stimme höre, Mademoiselle, so ist mir, als könnte ich mich an etwas erinnern. Reden Sie weiter. Was soll ich schon sagen? Ich erinnere mich schwach. Der Raum wird größer, kühler, der Himmel dunkel. Wir gehen durch eine Gasse. Sie und ich. Ist das möglich? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Au! Verzeihung, aber ich muss jetzt etwas Salbe auftragen. Ja, ich erinnere mich wieder an alles. Ach ja? Woran denn? Alles ist wieder ganz klar, Mademoiselle. Jetzt hab ich's. Sie brauchen sich nicht mehr zu verstecken. Ich verstecke mich gar nicht. Sie wissen doch, was ich meine. Sie brauchen mir nichts mehr zu verheimlichen. Ich entbinde Sie Ihrer Schweigepflicht, Mademoiselle. Nun weiß ich alles wieder. Was denn, Monsieur? Wovon sprechen Sie? Was in jener Nacht passiert ist. Sie wissen es. Ich weiß es. Wozu noch das Theater? Sie sind mir böse, Monsieur. Ihnen böse? Weshalb denn? Nein, nein, nein, selbstverständlich nicht. Schließlich war ich es ja... Ach, das ist doch verständlich, Monsieur. Verständlich? Aber ja. Das war doch grauenhaft. Grauenhaft? Schön war es nicht, aber grauenhaft? Ich meine, wie sehen Sie es genau? Wie würden Sie es genau beschreiben? Sie waren außer sich vor Zorn. Sie haben ziemlich viel Absinth getrunken und Sie waren verletzt. Zutiefst verletzt. Die harten Schläge auf den Kopf. Wieso Schläge auf den Kopf? Das kam doch erst... Ich glaube, Monsieur, Sie wissen überhaupt nichts. Sie wollen mich in eine Falle locken. Das ist nicht nett von Ihnen. Ach, Mademoiselle, ich will doch nur wissen, wer ich bin. Sie wissen etwas. Sagen Sie es mir. Mein altes Ich soll vergessen sein. Sie können mich neu erschaffen. Ich werde jetzt einen neuen Verband anlegen. Wieso quälen Sie mich so, Mademoiselle? Halten Sie den Kopf still! haben wir es. Was haben wir? Sie belügen mich auch. Sehr wohl können Sie auf dem Klavier spielen. Nein, nein, da haben Sie nicht richtig hingehört, Mademoiselle. Das ist kein Klavierspiel im eigentlichen Sinn. Ich habe ein paar Töne hingemalt. Ein paar Töne in die Stille gemalt. Töne malen. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Keineswegs, Mademoiselle. Man kann durchaus mit Tönen malen. Hören Sie hin. An was für eine Farbe denken Sie bei diesem Klang? Blau vielleicht. An ein strahlendes Himmelblau. Sehen Sie? Genau dasselbe würde ich auch sagen. Können Sie noch was anderes malen? Wenn Sie mir erlauben, werde ich mit ein paar Klaviertönen ein Porträt von Ihnen malen. Von Kopf bis Fuß. Hören Sie genau hin. Das sind die Fußsohlen. Hören Sie? Darauf stehen Sie. Das sind die Zehen. Der Fußrücken. Die Waden. Die Kniekehlen. Ihre Töne kitzeln, Monsieur. Die Oberschenkel. Monsieur. Die Wirbelsäule. Der Nacken. Die Rundung Ihres Kopfes. Ihr Gesicht. Sehr hübsch. Die Lippen. Das Muttermal. Der Hals. Die Brust. Der Bauch. Ich muss jetzt sauber machen, Monsieur. Alles auf der Welt hat seinen Rhythmus, Mademoiselle. Das sollten Sie nie vergessen. Bis jetzt hat sich noch niemand über meinen fehlenden Rhythmus beschwert. Es wären fast drei Viertel, die Sie hier scheuern. Hören Sie das, Mademoiselle? Fast ein Walzer. Darf ich es Ihnen zeigen? Sie brauchen mir nur kurz die Bürste zu überlassen. Geben Sie die Bürste her. Monsieur, das kann ich besser. Wird ein ganzes Haus einstürzen. Was war bloß geschehen? Sie müssen mir weiterhelfen, Monsieur Cocteau. Erinnern Sie sich nicht. 18. Mai, die Uraufführung unseres Balletts Parade. Das Théâtre du Châtelet war ein Tollhaus. Die Zuschauer haben getobt wie die Tiere. Wegen einem Ballett? Unsere Musik, Monsieur, hat die Leute vor Entrüstung zum Kochen gebracht. Die klappernden Schreibmaschinen, Sirenen und Revolverschüsse, das war zu viel für die Pariser. Ein kleiner Skandal also. Ein riesiger Skandal, ein unvergleichlicher Tumult auf den Rängen. Erinnern Sie sich denn an gar nichts mehr? Als wäre es ein Traum. Nach der Aufführung haben die Zuschauer uns im Foyer entdeckt und sind auf uns losgegangen, auf Sie, Monsieur, auf Picasso und mich. Und haben uns verprügelt. Wir wollten über die Bühne fliehen, aber sogar aus den Kulissen heraus stürzten die empörten Bürger, um uns zu bestrafen. Die Frauen hätten uns mit ihren Hutnadeln die Augen ausgestochen, wäre nicht der gute Apollinaire mit seinem Regenschirm dazwischen gegangen. Daher also meine Kopfverletzung. Nein, keineswegs. Mit Apollinaires Hilfe sind wir heil aus dem Theater gelangt. Erinnern Sie sich nicht mehr, was ich draußen gesagt habe? Ein realistisches Ballett. Und Apollinaire hat geantwortet, surrealistisches Ballett. Ein treffendes Wort, was er da erfunden hat, finden Sie nicht? Ich erinnere mich, ja. Das Ballett war ein Schlag in die Visagen der Kritiker. Sie hatten Schaum vor dem Mund. Ihre Berichte waren ein einziges Aufjaulen. Es war aufregend. Aber die Bilder, die mich verfolgen, finde ich in Ihrem Bericht nicht wieder. Ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Durch irgendeinen Zufall müssen Sie der Polizei in die Hände geraten sein. Und dort eine andere Erklärung für Ihren momentanen Zustand gibt es für mich nicht. Sind Sie arg misshandelt worden? Die Pariser Justiz wollte sich für das Ballett rächen, Monsieur. Aber es sind andere Dinge, an die ich mich erinnere. Ich war nicht Opfer, sondern Täter. Ich selbst habe misshandelt. Das sind völlig absurde Beschuldigungen, um Sie stellvertretend für uns alle ans Kreuz zu nageln. Wenn wir Sie nicht bei Nacht und Nebel aus dem Hospital geholt hätten. Die Beschuldigungen sind leider nicht absurd, lieber Cocteau. Etwas Abscheuliches ist geschehen. Ich will wissen, was es war. Wo sind wir vom Theater aus hingegangen? Was weiß ich. Wir haben natürlich die ganze Nacht lang gefeiert. Und viel getrunken, nehme ich an. Na, selbstverständlich. Und was ist dabei vorgefallen? Vorgefallen? Gar nichts. Wir haben gefeiert, wie man eben feiert, feucht und fröhlich. Und dann? Dann? Nun, am Ende waren wir, soweit ich mich überhaupt erinnern kann, im Pacha Noir. Sonst weiß ich nichts mehr. Ach doch, eins noch. Dass eben die Sonne aufging, wie ich ins Bett fiel und hoffte, dass es nicht kentern würde. Und über mich wissen Sie folglich nichts weiteres? Nein. Es fällt mir schwer, davon zu sprechen. Was für ein Scheusal muss ich sein, wenn es sich wirklich zugetragen hat, was in meinem Kopf herumgeistert. Ich hielt den Unterleib einer Frau in den Händen. Verstehen Sie? Den abgetrennten Unterleib. Und ich empfand sogar Lust dabei. Was kann bloß solche wüsten Albträume hervorbringen? Es ist wirklich so gewesen. Aber Monsieur, ich bitte Sie. Man kann nicht wieder und wieder genau dieselben Dinge träumen? Sie müssen viel mehr Absinth getrunken haben als wir alle. Ich erinnere mich, verstehen Sie, Cocteau? Ich kann Ihre Schreie hören und den Stoff Ihres Kleides zwischen meinen Fingern spüren. Was ich nicht begreife, meine Augen sehen Sie nackt und meine Finger spüren Ihr Kleid. Ich zerreiße Ihre Kleider, dabei ist sie von Anfang an nackt gewesen. Es gibt Kleider, daran sehen Frauen nackter aus, als wenn sie gar keine tragen würden. Das ist es nicht. Oder ein ganz durchsichtiger Stoff. Ein Hauch von einem Schleier. Im Gegenteil. Ein derber Stoff. Ich muss meine ganze Kraft aufwenden, um ihn zu zerreißen. Dann verstehe ich es auch nicht. Ich liege auf den Knien und halte den verstümmelten Frauentorso in den Händen. Nur den Unterleib. Ich fand ihn wunderschön. Und ich habe ihn begraben. Sie machen mir Angst, Monsieur. Vielleicht sollten wir doch einen Arzt zu Rate ziehen. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen. Sie wüssten irgendetwas über mich oder über jene Nacht. Irgendwann waren Sie einfach verschwunden, Monsieur. Das heißt, da fällt mir ein, Georges sagte irgendwann, oh la la, Pablo ist mit Leontine verschwunden. Ich fragte, was für eine Leontine? Er sagte, na, das Dienstmädchen von Claude. Da sagte ein anderer, Sie, Monsieur, wären ebenfalls mitgegangen. Ja, das hat dann den allgemeinen Aufbruch eingeleitet. Das war das Letzte, was wir von Ihnen hörten. Bis wir am anderen Tag dann von einem Mann ohne Gedächtnis erfuhren, der im Hôpital Saint-Étienne sein soll. Lass mich mal sehen, Leontine, mach Platz. Psst, Pablo, warte. Was macht der? Monsieur steht am Fenster. Lass mich sehen. Jetzt gucke ich, hör auf zu schubsen. Was macht er jetzt? Monsieur steht am Fenster. Monsieur steht da und schaut hinaus. Monsieur dreht sich um. Ah. Monsieur geht zum Tisch. Monsieur steht vor dem Tisch. Monsieur steht da und schaut. Lass mich sehen, Leontine. Psst, Geduld, Pablo. Monsieur steht vor dem Tisch. Monsieur nimmt ein Briefchen Papier aus der Westentasche. Monsieur schüttet weißes Pulver in ein Glas. Monsieur gießt aus der Karaffe Wasser in das Glas. Oh, das Pulver schäumt auf. Du durftest heute, Leontine, wie eine reife Melone. Pablo, nimm deine Finger weg. Oh. Monsieur nimmt das Glas in die Hand. Monsieur betrachtet das Glas in der Hand. Monsieur trinkt. Ist es Gift? Medizin. Monsieur steht da. Monsieur steht da und schaut. Er schaut genau in unsere Richtung. Komm weg. Er kann mich nicht sehen. Lass ihn jetzt, Leontine, komm. Was habe ich dir gesagt? Wo sind deine Finger? Hm. Nein, hör auf! Wir müssen es Monsieur sagen, Pablo. Niemals. Ich habe ihn fast umgebracht. Monsieur macht sich große Sorgen und er weiß, dass ich etwas weiß. Erzähl ihm eine Geschichte. Erzähl ihm, dass er im Dunkeln in ein Loch gefallen ist. Neben meinem Atelier, da haben die Arbeiter ein Loch in die Straße gegraben. Da kann er reingefallen sein. Achtung! Monsieur stellt das Glas auf den Tisch zurück. Monsieur geht zum Fenster. Monsieur steht beim Fenster und denkt nach. Monsieur nimmt den Vorhang in die Hand. Monsieur hält den Stoff in seinen Händen. Das sind doch Monsieur Debussys Vorhänge. Verzeihung. Jetzt muss ich sie wieder zusammennähen. Das Reißen. Ich dachte, es wird vielleicht meinen Erinnerungen auf die Sprünge helfen. Und? Hat es das getan? Ich weiß es nicht. Was war im Pascha Noir, Mademoiselle? Wir haben getanzt, Monsieur. Aber erst sehr spät, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich erinnere mich an viele Leute. An ein dichtes Gedränge. Alle waren da. Monsieur Apollinaire, Cocteau, Picasso, Brancusi, der ganze Montparnasse. Wer Absinth trinkt, bringt sich schluckweis um. Santé, Monsieur. À la votre, Mademoiselle Leontine. Leontine Le Lac. Hören Sie, wie das klingt? Na, wie schon? Wie ein Kieselstein, der in den See plopst. Oh la la, wie ein Kieselstein. Ein schöner Kiesel, rund und warm, der durch die Luft fliegt. Sie machen sich über mich lustig, Monsieur. Überhaupt nicht. Horchen Sie einmal Ihrem hübschen Namen nach, wenn ich ihn in die Luft werfe. Zuerst steigt er auf. Leontine fliegt weit, beschreibt einen Bogen und fällt. Dann plumpst er auf die stille Wasserfläche. Lack! Und taucht ein. So klingt es. Leontine. Wie ein Stück Zucker, das in mein Absinthglas fällt. Plopp. Und dann? Wie dann? Was war dann? Nichts war dann. Dann werde ich mich der Justiz stellen. Das dürfen Sie nicht. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, Mademoiselle, obwohl Sie dabei gewesen sind, dann muss ich die Hilfe bei anderen suchen. Ich will wissen, was geschehen ist. Sie sollen es erfahren. Da war ein Loch in der Straße und Sie sind hineingefallen. Ein Loch? Ja. Was für ein Loch? Arbeiter haben das Loch in die Straße gegraben, das war im Dunkeln nicht zu sehen. Sie sagen mir nicht die Wahrheit, Mademoiselle. Ich muss jetzt das Nähzeug holen, bloß weil Sie hier zum Spaß die Vorhänge zerreißen. Bleiben Sie, Mademoiselle. Bitte. Wo soll das Loch gewesen sein? Gleich neben dem Pascha Noir. Das Kleid steht Ihnen gut, Mademoiselle. Och, mir ist heiß. Das ist die Musik. Sie bringt unser Blut zum Sieden. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich ein paar Knöpfe öffne. Wie kann es mich stören, Mademoiselle, wenn sich im Frühling die Blumen entfalten? Darauf stoßen wir an. Unser Jahrhundert wird das Jahrhundert der Negermusik. Glauben Sie mir, sie hat eine Kraft, die alles Übrige an den Rand drängen wird. Mir gefällt sie. Ich habe ein Ragtime geschrieben, Mademoiselle. Vielleicht darf ich Ihnen mal was vorspielen. Heute Nacht? Eine gute Idee. Haben Sie denn ein Klavier zu Hause, Monsieur? Ich habe eines. Dann sollten wir austrinken. Sehen Sie da drüben, Pablo winkt Ihnen schon die ganze Zeit zu, als wollte er etwas sagen. Beachten Sie ihn nicht, Monsieur. Ich will mit Ihnen allein. Leontine! Leontine! Pablo, komm zu uns her. Ach, muss das jetzt sein? Ich will dir etwas zeigen, Leontine. Nicht mehr heute, Pablo. Es ist zu spät. Na, na, die paar Schritte zu meinem Atelier. Du verstehst das doch, Erik. Es ist eine Überraschung. Leontine muss mitkommen, jetzt sofort. Ich mag jetzt nicht. Erik und ich wollen uns noch etwas amüsieren. Na komm, lass den Absinth stehen und komm mit. Vielleicht sollten wir das zum Anlass nehmen, Monsieur, um aufzubrechen. Und das Klavierspiel, Mademoiselle? Gleich anschließend. Ich komme, aber nur mit Erik. Die Überraschung ist für dich, Leontine. Entweder kommen Erik und ich oder keiner. Ach, na, dann eben beide. Vamos. Da, da, di, da, da, da, da, da. Schau mal, dieser Mond, er wird uns ein schönes Licht machen. Was sollen wir am Ende der Nacht noch in deinem Atelier? Du wirst staunen. Die grüne Fee wartet auf uns. Oder La Pablo. Ich kann noch sehr gut ohne fremde Hilfe gehen. Oh, ist es eng und dunkel hier. Hey! Wer schiebt mich da? Ich bin es nicht, Mademoiselle. Lass das bitte, Pablo. Nur weiter, gleich sind wir oben. Ich habe es zum Trocknen auf den Balkon gestellt. Hier ist es. Was sagst du nun? Das Bild stand auf dem Balkon an die Wand gelehnt. Ich erinnere mich. Da war überhaupt kein Loch in der Straße. Es tut mir leid, Monsieur. Es war ein großes Bild. Grün. Fast blau im Mondlicht. 5 Frauen waren darauf abgebildet. Und jede der Frauen trug ihr Gesicht, Mademoiselle. Ihre schrägen Augen. Ihr schläfriges linkes Augenlid. Und, wie ich bloß vermuten kann, ihren Körper. Wie viele Tage und Wochen müssen Sie dafür Modell gestanden haben? Nackt in seinem Atelier. Ach, Sie verstehen das nicht, Monsieur. Modell stehen ist eine sachliche Sache. 5-mal nackt auf einem einzigen Bild. Einmal lagen sie schlafend auf einem Kanapee, einmal hatten sie ihm den Rücken zugekehrt und blickten kokett über die Schulter zurück. In ihren Augen war etwas Herausforderndes. 2-mal lagen sie sich selbst zu Füßen, auf dem Boden vor dem Kanapee. Und das 5. Mal standen sie etwas abseits, ohne Scham seinen Blicken preisgegeben. Nicht seinen Blicken. Wem denn sonst? Ihren Blicken, Monsieur. Lass uns gehen. Erik, wir haben es jetzt gesehen. Gefällt es dir nicht, Erik? Ist dir nicht gut? Wieso zeigst du mir das? Oh, Sie verstehen das falsch, Monsieur. Was habe ich euch denn getan? Nicht anfassen, Erik. Es ist noch feucht. Was tun Sie da? Monsieur! Was los, Erik? Du bist betrunken. Jeder kann sie betrachten. Jeder dahergelaufene Kerl kann sie ungeniert betrachten. Bist du wahnsinnig? Monsieur! Was tun Sie, Monsieur? Nein, bitte nicht! Hören Sie auf! Monsieur! Diablo! Sie haben das Bild in Streifen gerissen. Pablo hat Ihnen eine Leiste vom Rahmen auf den Kopf geschlagen, aber das hat Sie auch nicht daran hindern können. Wir haben um die letzte Frau gekämpft. Jeder hat an einer Ecke der Leinwand gezerrt. Bis es noch einmal riss. Pablo stürzte mit seinem Stück rückwärts durch die gläserne Balkontür. Und Sie, Monsieur? Ich fiel. Sie brachen durch die morsche Balkonbrüstung und zwei Stockwerke tiefer durch das Dach vom Waschhaus. An den Aufprall kann ich mich nicht mehr erinnern. Pablo und ich rannten die Treppe hinunter, so schnell wir konnten, um nach Ihnen zu sehen. Ich war mir sicher, dass Sie tot sind. Monsieur! Mein Gott, Monsieur! Eric, wo bist du? Sie waren nicht mehr da, Monsieur. Einfach verschwunden. Sie sind einfach aufgestanden und weggegangen. Und das Stück Leinwand haben Sie auch mitgenommen. Es war die koketteste der fünf Frauen. Stehend, von vorn. Aber nur noch ihr Unterleib. Vom Bauch an abwärts. Ich habe sie begraben. Begraben? Was? Wo denn? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin herumgegangen. Ich weiß nicht wo und wie lange. Ich fühlte mich schuldig. Das war schrecklich. Dann habe ich die Leinwand irgendwo unter den Bäumen vergraben. Und da liege ich, liegt sie immer noch? Ja. Ich weiß nicht mehr, wo es war, Mademoiselle. Ob es Pappeln waren oder Kastanien oder Apfelbäume. Ach, was wollen Sie damit? Das Brustbild ist Pablo ja noch geblieben. Die Vorstellung, dass Ihr Unterleib irgendwo an einem unbekannten Ort begraben liegt, behagt mir nicht. Was lachen Sie? Hauptsache, ich habe meine wirklichen Beine noch. Monsieur, wenn Sie wissen, was ich meine. Da haben Sie allerdings recht. Das Gewitter kommt schnell näher, Monsieur. Haben Sie Angst? In Bougival hat der Blitz in den Wasserturm geschlagen, im April erst. Geben wir die Suche auf. Ich fürchte, Pablo wird mein ärgster Feind. Ach was, der hat ein ebenso schlechtes Gewissen wie Sie, Monsieur. Er hat Ihnen immerhin eine Leiste auf die Stirn gehauen und fühlt sich an Ihrem Sturz vom Balkon schuldig. Dafür kann er doch nichts. Er schämt sich vor unseren Freunden. Ich werde ganz sicher nichts davon erzählen. Pablo hat einen Vorschlag gemacht, wie man die ganze Geschichte auflösen könnte. Für unsere Bekannten, vor allem für Monsieur Cocteau und auch für die Justiz. Ich nehme den Vorschlag an. Sie wissen ja noch gar nicht, was für ein Vorschlag das ist. Ich bin mit allem einverstanden. Sie, Monsieur, wären auf den Heimweg in das Loch gefallen, das Arbeiter in die Straße gegraben haben. Das will ich gerne annehmen, Mademoiselle. Im Übrigen sagt Pablo, sei ja bei dem Unglück auf eine gute Idee für seine Malerei gestoßen. Was für eine Idee? Das werden wir wohl auf seinen neuen Bildern sehen. Würden Sie vielleicht den Schirm halten, Mademoiselle? Wir stehen allein auf dem Feld, Monsieur. Weit und breit kein Baum und kein Haus. Der Blitz würde doch als erstes in unseren Schirm einschlagen. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis als die Bereitschaft, mit dem anderen zu sterben. Ah ja? Sehen Sie, ich lege meine Hand um Ihre Hand. Jetzt sind wir beide mit dem Schirm und dem Himmel über uns zusammengeschlossen. Ihr Schirm hat einen kleinen Riss, Monsieur. Es regnet durch. Gewitter gibt es, weil die Menschen ihre Probleme für sich behalten. Das geht dann alles in die Luft und dort kracht es dann. Haben Sie das gewusst, Monsieur? Und wer am meisten Probleme hat und das für sich behält, den trifft der Blitz als Ersten. Der Blitz würde uns beide gleichzeitig einäschern. In dem Augenblick, wo es passiert, ist es schon vorbei. Einmal hell und vorbei. Das ist das Einzige, was wir zwei noch bemerken werden. Eine unvorstellbare Helligkeit. Und schon liegen auf dem Feld zwei Aschehäufchen nebeneinander. Oh, mon Dieu, haben Sie das gesehen? Nun ist es da. Wissen Sie was, Monsieur? Mademoiselle? Es gibt einen viel besseren Beweis für die Liebe als den Tod. Ach so? Wir gehen auf mein Zimmer und lassen unsere nassen Kleider am Ofen trocknen. Oh ja. Ich falle. Wirst du wieder das Gedächtnis verlieren? Ich sterbe. Warte. Warte auf mich. nichts. Sag schon, Leontine. So ist es immer, wenn ich glücklich bin. Pablo. Ich hab dir Blumen Ach, so ist das also. Die ganze Zeit spielt ihr hier Theater. Amnesie, etc., etc. Wieso Theater? Ich bin kein Ochse mit Hörnern. Mit dir hat das nichts zu tun, Pablo. Eric, du bist nackt. Bleib hier, was willst du tun? Verlass das Zimmer von Mademoiselle. Komm vor die Tür, wenn du ein Mann von Ehre bist. Was macht ihr, die schönen Blumen? Wo geht ihr denn hin? Was wollt ihr denn? Du hast mich vom Balkon geschlagen. Weißt du, wie lange ich an meinem Bild bin? Merit, erinnere mich nicht an das Bild. Lass mein Hemd los. Lass los. Pablo. Ja. Lass los. Da. Eric. Monsieur und Leontine. Kriminalhörspiel von Silvio Huonder. In den Rollen Monsieur Gerd Wameling, Leontine Nadja Martina Schulz, Cocteau Christoph Eichhorn, Pablo Joachim Kerzel, Justizbeamter Guntram Pratia. Am Piano Angela Stoll. Dramaturgie Thorsten Enders, Regieassistenz Christine Nagel. Schnitt Silvia Milchmeier, Ton Rainer Tschekalski, Regie Jürgen Lutzniewski. Produktion Deutschlandradio Berlin 1996.